Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Tomb Raider oder auch Lara Croft Tomb Raider. Grabräuberin. Ha! Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Grabräuber eingeladen. Und zwar Indiana Jones. Hallo Indy, wie geht's dir? Lass mein Grab in Frieden. Nee, Indy ist ja noch nicht tot. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hi. Was war dein erstes Tomb Raider? Das erste? Ja. Oh. Zum ersten Mal, dass ich gleich beim ersten loslege. Wow, das erste von 1996 tatsächlich? Ja. Das war gerade so die Zeit, wo mir ins Spiel reingekommen ist. PlayStation 1, hallo? Nee, die habe ich nie besessen. Die hat mein Bruder besessen und ich habe sie immer genutzt, so wie sich's gehört. Ich habe, mein erstes Tomb Raider war Teil 4. The Last. Echt? Ja, meiner war tatsächlich Teil 4, The Last Revelation. Den habe ich damals zum Geburtstag bekommen. Von meinen Eltern, weil die hatten sich damals unter Protest meines Vaters hatte meine Mutter einen Computer gekauft und der einzige, nicht, der du hast das erste Tomb Raider auf dem PC gespielt. Den vierten damals. Das war auch auf dem PC. Aber deinen ersten Teil, den du gespielt hast, nicht auf dem PC, sowas spielt man nicht auf dem PC. Damals hatte ich noch keine Ahnung von PlayStation und so weiter. Ich kannte sowas nicht. Okay. Ich kannte nur Nintendo, mehr kannte ich nicht. Es sei verziehen. Und wie gesagt, der Einzige, der sich dann mit dem PC beschäftigt hat, war ich. Und ich habe dann Videospiele drauf gespielt. Und ich erinnere mich noch an diesen Tomb Raider-Hype von damals. So Richtung 2000er mäßig. Als es immer größer wurde und immer gehypter wurde und immer erfolgreicher wurde und dann die Leute so, hey, ja, und hier kommt das neue Tomb Raider. Und dann habe ich das aus irgendeinem Grund, ich habe mich dafür interessiert, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es geschenkt gekriegt, auf jeden Fall. Ich habe es nie durchgespielt, weil es mir eindeutig zu schwer war als Kind. Was? Ich sage immer noch, das Schlimmste an Tomb Raider oder das Schwierigste an Tomb Raider ist die Steuerung. Das Springen. Auf dem PC selbstverständlich. Hä? Auf dem PC selbstverständlich, aber. Die Steuerung ist katastrophal. Mit Controller geht so ein angewinkelter Kurvensprung mit halbem Salto doch easy. Ja, mit Controller schon, aber versuch mal mit Tastatur. Da musst du so, falls das rechts, falls das links, falls das rechts, falls das links, so richtig schön anbringen. Und dann musstest du, um zu rennen, die Shift-Taste drücken, nach vorne drücken und Leertaste zum Springen. Aber dann kannst du tatsächlich froh sein, dass du nicht mit PlayStation 1 und dem ersten Teil begonnen hast, weil da hattest du ja mit den alten Controllern auch nur die Pfeilrichtung. Stimmt, da gab es ja noch keine Analogsticks, da war was. Trotzdem, blöch. Furchtbar, die Steuerung. Ich finde sie grandios, man muss sich gewöhnen. Ich sag dir das Gleiche und allen, die zuhören, wie meinem Dad damals. Geduld, alter Mann, Geduld. Geduld, alter Mann, Geduld. Ich glaube, deswegen war ich so gehypt davon, weil das war das erste Spiel, in dem ich besser war als mein Dad. Wow. Er versucht, irgendwelche Geheimnisse zu erhüpfen mit diesen von Wand abspringen, zum nächster Wand springen, nochmal von der Wand abspringen, dann festhalten und dann an die Wand hinter dir. Hm. Und wie es Kinder halt immer so machen, wo war jetzt das Problem? ja, schon. Und dann als Erwachsener denkst du dir so, verfickte Scheiße, ich hab doch dieses Spiel damals gespielt. Das haben wir doch als Kind durchgespielt. Was ist hier los? Wieso kriege ich das nicht mehr hin? Das ist echt, ach ja. Ja, Tomb Raider. Es ist, was für Leute, die Tomb Raider nicht kennen und hinter dem Mond gelebt haben, sollten tatsächlich, Tomb Raider ist eine der wohl erfolgreichsten und berühmtesten Videospielreihen, die es gibt. Ich glaube, es gibt niemanden, der Lara Croft, die Hauptfigur dieser Reihe, nicht kennt. Also dann muss man wirklich irgendwo gelebt haben, wo kein Internet besteht und kein Funknetz ausgestrahlt wird. Vielleicht die Amish haben noch nie von der gehört. Vermutlich auch die. Auf jeden Fall, was der Name Tomb Raider sagt schon, was es eigentlich ist. Es ist ein, naja, Action-Adventure. Man rennt in Form von Lara Croft mit ihren anfänglichen noch 3D-Brüsten, Dreieckbrüsten durch die Gegend, springt, hüpft, fällt runter, stirbt, lädt, springt, hüpft, fällt runter, stirbt, lädt, springt, schafft's und versucht damit Rätsel zu lösen und tut dann ein Artefakt. Man tut das, was man auch in jedem Hupf- und Springspiel tut. Ja, ein Artefakt finden und am Ende wieder gegen irgendwelche Sekten oder Dinos oder sowas kämpfen. Oder irgendwelche Rätsel lösen, die komplett Bullshit sind. Und wo du dann davor sagst, oh mein oder Gott. Ein echt fieses Timing haben. Ja. Oder ich fand tatsächlich immer die schlimmer, muss ich jetzt kurz einwerfen. Nicht die, die irgendwie voll die ausgeklügelte Mechanik hatten, wo man richtig denken und überlegen musste. Nein, die da, wo du eine halbe Millisekunde Zeit hast, um durch die Tür zu gehen. Weil du es genau abtimen musst, an der richtigen Stelle springen und teilweise musst du dich noch von Abgründen abstoßen. Ja, genau. Damit du eine Millisekunde gewinnst, um noch gerade so durch die Tür durchzuschlucken. Und der Schalter für die Tür ist am anderen Ende des Raums. Viel Spaß. Richtig. Ja, da war ich auch nie so ein Fan von. Ich fand auch die alten Teile, ich hab keine Ahnung, ich glaube, haben die überhaupt irgendeine Story? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Die mehr. Grundlegende Story ist, du kommst in so einen Tomb Raider, bist da halt, weil du nach einem Artefakt suchst, da musst du durch ewig viele Gänge, Ruinen und Fallen mit Rätseln und Schaltern durch. Stimmt. Dann hast du dieses Artefakt. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Abschnitt und es taucht, wie gesagt, entweder irgendeine Sekte auf, irgendwer, der mit dir konkurrieren will, eine andere Organisation, Hexer, Voodoo, Priester und was nicht alles noch vorgekommen ist dort. Ja, stimmt. Und auch gegen dicke Dinosaurier zu kämpfen, ja. Und dann hat man seine zwei... Aber das war das Coolste. Dann hat man seine zwei Knarren, die immer gleich hin... Und mit denen ist man durch die Gegend gehüpft und hat Sachen kaputt geschossen und da hat halt Rätsel gelöst. Das Spiel gab es für die PlayStation, den PC und für den Sega Saturn. Und wie gesagt, ich habe den ersten Teil nur irgendwann mal nachgeholt. Als der mal auf auch durchgespielt. Irgendeiner Spielezeitschrift war, habe ich immer nachgeholt. Ich habe die nie durchgespielt. Ich habe die alten habe ich nie durchgespielt, weil mir die irgendwann zu schwer waren eigentlich. Und ich muss sagen, mich hat es tatsächlich damals immer motiviert, weil ich ja wissen wollte, was passiert jetzt und was passiert auch mit den Gegnern. Ich meine, klischeehafter ging es nicht, aber es war so eine typische Indie-Story als Game. Ja. Da ich Indiana Jones geliebt habe, habe ich die Storylines von diesen Spielen verschlungen. Ja, der Hauptcharakter sollte ja ursprünglich auch erst männlich sein, aber da hat man sich dann umentschieden. Ich fand's gut, dass es ausnahmsweise mal nicht männlich war für die damalige Zeit. Ja. Ich fand das was echt Besonderes und ich habe mich tatsächlich damals wirklich aufgeregt über dreieckige Brüste. Es hat mich zwar gecatcht, weil das schon irgendwie so eine Eigenart war, also sich dran zu versuchen, mit Pixeln die Körperstrukturen darzustellen, aber Dreieck? Ja, das war halt damals relativ schwierig, wenn ich das zu PlayStation 1 Zeit im Jahre 1996, ich bitte dich. Dann macht man ein Viereck draus, ja, aber ein Dreieck. Ja, die waren halt leichter zu programmieren. Es waren gerade mal 6 Leute, die das Spiel programmiert haben. Ursprünglich wurden die ersten Spiele von Tomb Raider wurden übrigens von Core Design produziert bis 2015 und danach wurde das Ganze halt weitergereicht. Den ersten hast du durchgespielt. Ich habe den ersten nur angespielt, weil er irgendwo mal kostenlos auf irgendeiner Heft-CD war. Vermutlich die alte Computerbildspiele, wie immer. Und habe ihn gespielt, nicht lange, und habe ihn auch nicht durchgespielt. Und ich dachte so, nein. Weil ich habe den ersten nur einmal damals durchgespielt und das nur aus dem Grund, ich soll vor meinem Dad fertig sein. Das Schöne ist an Tomb Raider, es war so ein dermaßen unerwarteter Hit, dass dieses Spiel 1997 einen zweiten Teil bekam, und zwar Tomb Raider 2, starring Lara Croft. Wieder mal mit irgendeiner Geschichte im antiken China existiert ein Herrscher, der mit Hilfe eines Dolches irgendwelche Schlachten gewonnen hat und dieser Dolch hat er sich in die Brust gerammt, um zu einem Drache zu werden, und du musst den Dolch finden. Und eigentlich bist du also Archäologin Lara Croft und eigentlich bist du Grabräuberin. Alle Archäologen sind Grabräuber. Das ist aber nur ein fancy Titel. Und du musst es ist auch eine schöne Ausrede, in so ein Grab reinzugehen. Ich forsche nur. Ja. Ja, und die sagt, hat einen Haufen Shit einen verkauft in dem hier, ansonsten wäre sie nicht so reich. Ansonsten hätte sie nicht eine Villa, in dem so viel Spaß macht, einen Butler im Gefrierschrank einzusperren. War das der zweite oder der dritte? Oh, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass er mir so auf den Keks gegangen ist, dass ich ihn wirklich eingesperrt habe. Ich glaube, das war der dritte Teil. Das ist du hast so ein Parcours-Level gehabt, wo du halt so die Steuerung ein bisschen üben konntest. Das ist halt die Lara Croft Manor, also dieses riesengroße Haus. Und du hast immer so einen alten Sack gehabt, der so mit klapperndem Geschirr hinterhergerannt ist. Und du hattest einen begehbaren Freezer, in den du ihn einsperren konntest. Das weiß ich noch. Das habe ich immer gemacht. Ich glaube, das war Teil 3. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wie im Wochenvorgänger gibt es wieder Rätsel zu lösen, irgendwelche furchtbaren Schalterrätsel zu lösen. Du hast mehr Waffen gehabt. Das heißt auch mehr Gegner gehabt, indem du halt Leute durch, also halt irgendwelche Leoparden erschossen hast, also irgendwelche Bösewichte. Eine der neuesten Fähigkeiten in Bezug zum Vorgänger ist, der Charakter kann nun auch im Springen eine Rolle machen. Und denkst so, yay, dafür gebe ich gerne nochmal den Vollpreis aus. Das brauchst du aber. Ja, stimmt. Du brauchst diese Sprungrolle. Die rettet Leben. Ich fand Teil 2 besser als den ersten, vor allem was Grafik angeht, weil der hatte auch keine, der erste Teil war ja auch dieses, er hatte sehr, sehr wenig Musik, weil das auch so nach dem Motto, ja, du bist halt in der scheiß Höhle drin, da brauchst du keine Musik, passt. Da stand nur diese Schritte gehabt. Hat mich aber damals nie gestört. Ich fand das echt atmosphärisch. Es geht. In dieser dunklen Cave und du hörst dann so ein bisschen den Hall von deinen Schritten. Gut, ich war ein Kind, ich war leicht zu beeindrucken. Ich war 96, das habe noch nichts Gutes gekannt. Ja, also ich fand den zweiten für sich ein bisschen besser. Ich habe den auch nie durchgespielt, sondern auch nur so eine Stunde oder so. Habe ich immer Seite gelegt und so, ja, also das war Tomb Raider 2, interessant. Sehr gut, den werde ich nicht weiterspielen. Ich habe die immer durchgespielt. Du hast die echt immer durchgespielt, krass, okay. Deswegen, du erinnerst dich immer, wenn ein neues Tomb Raider rauskommt, ich beschwere mich, warum die so leicht sind und so schnell durch. Damals ist man an einem Rätsel einfach noch, wie du es gesagt hast, springen, knapp verfehlt, tot, laden. Springen, knapp verfehlt, tot, laden. Springen, ich hab's geschafft, falscher Knopf gedrückt, ich hab losgelassen, tot, laden. Furchtbar. Damals hatte man auch noch einen dickeren Geduldsfaden, glaube ich. Der wurde dir eisern antrainiert, das glaube ich. 1998 kam dann Tomb Raider 3, The Adventures of Lara Croft, heraus. Den habe ich nicht gespielt. Tatsächlich. Ja, ich habe ihn gespielt und ich mache mir vielleicht ein paar Feinde, weil ich zu einem späteren Titel was sagen werde, was die Leute nicht mögen. Aber der dritte, der hat mich echt nicht beeindruckt. Das war damals für mich tatsächlich gefühlt zu schnell aufeinander. Eigentlich das Gleiche schon wieder. Ja, es hatte nicht so einen Sprung wie von 1 zu 2. Fand ich jetzt damals. Naja, es war also sehr, sehr komisch von dem, was ich gehört habe. Die Story ist auch wieder so, hey, irgendjemand versucht Lara umzubringen, weil sie wieder irgendwas in die Finger genommen hat, was sie nicht hätte in die Finger nehmen sollen. Und hey, jetzt muss Lara durch die Gegend laufen und sie ist zufälligerweise auch in Area 51. Und das ist ein sehr, sehr komisches Story mit diesem durch die Gegend gespringe und so weiter. Ich hab's nie gespielt. Ich kann zu Teil 3 echt sehr, sehr wenig sagen. Ich weiß nur, es gab Riesenwespen, Mutanten, Riesenspinnen und es fühlte sich so ein bisschen an wie so Resident Evil im Dschungelmodus. So hat sich irgendwie so ein bisschen angefühlt. Ja, und das war, glaube ich, einer der ersten Teile, wo es wirklich auch anfängt mit, dass Lara ein Artefakt schon gefunden hat, das sie besser hätte liegen lassen sollen und dann ewig in der Weltgeschichte umrennt, um das wieder gerade zu biegen, was sie gerade hier für Halbweltuntergangsszenario angerichtet hat. Ja. Ja, das ist genau. Was aber im dritten Teil cool war, und das hat mich geärgert, weil es mein Dad geschafft hat und ich nicht, weil ich faul war, man konnte in London spielen. Stimmt, ja. Aber es gab es nur für den, der sich die Mühe gemacht hat, alle Geheimnisse zu entdecken. Und da war ich zu faul dazu. Es kursierten ja auch damals diese unglaublich bescheuerten angeblichen Nackt-Cheats, wo man Lara Croft die Klamotten vom Leib ziehen konnte, was kompletter Bullshit war, weil keins davon funktioniert hat. Wie war das noch? Oh Gott, die Sachen, die da rumkursierten. Rechter Schritt, linker Schritt, einmal im Kreis nach rechts, einmal im Kreis nach links, vorspringen, zurückspringen, links springen, rechts springen und dann soll es funktionieren. Das ist ein kompletter Bullshit. Die haben nie funktioniert. Also es gab sowas ähnliches mit links, rechts, vor, zurück, Seitwärtssprung, Rückwärtssprung, Rolle nach vorne. Aber das war eher ein Cheat für Munition. Da gab es noch einen, wo es explodiert ist. Das weiß ich auch noch. Das glaube ich im dritten. Echt? Ja, das wusste ich nicht. Das ist komplett bescheuert einfach nur. Es ist halt... Tja. Man hat es ausprobiert, aber es hat dann nicht funktioniert. Ach, da gab es doch viele Gerüchte, wie man Lara hier die Polygon-Klamotten ausziehen soll. Oh Mann, furchtbar. Dann kam der Teil, den ich gespielt habe, zum allerersten Mal damals. Als er rauskam, tatsächlich. Revelation. Für den PC. Wie schon erwähnt, die PC-Steuerung war furchtbar. Im Rahmen einer spielbaren Vorgeschichte erkundet die 16-jährige Lara 1984 gemeinsam mit ihrem Mentor Werner von Croy, ein guter deutscher Name, die Ruinen, bestimmte Ruinen. Und sie findet außerdem ein Artefakt und die muss den Croy draußen zurücklassen. Und dann spielt man wieder als erwachsene Lara, man ist im Ägypten unterwegs. Und dieses Spiel, den habe ich nie beendet, weil er mir einfach irgendwann zu schwer war. Ich habe ihn nicht beendet, weil er mir als Kind ich vergesse damals immer zu tatsächlich, schwer war. Dass du die ersten Teile ja nicht gespielt hattest und noch nicht die Vorübung hattest. Nope. Ich fand den gar nicht mehr schwer. Da mit der grauenhaften Steuerung, denke ich so, Mir hat es nur tatsächlich gefallen. Ich glaube, sie haben hier zum ersten Mal Pfeile reingebracht als Geschosse. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lang her. Ich weiß nur, ich weiß nicht, ob es der dritte oder der vierte war, aber in einem gab es dann zum ersten Mal eine Armbrust. Und ich fand die so geil. Also hier gab es auf jeden Fall Blendgranaten, Uzi, Pfeile. Eine Armbrust mit Pfeilen und mit Lasern und mit Revolvern und das sind Igeln. Und ich fand es halt so, ich weiß nicht. Ich kann mich relativ wenig dran erinnern. Ich kann mich an die junge Passage erinnern von Lara Croft, weil ich die so oft wiederholt habe. Weil ich vergessen habe zu speichern damals. Und ich habe immer wieder vergessen zu speichern, weil ich ein Idiot war auf der Rühre. Und, ich lese gerade, Entschuldigung, du hattest es ja echt gut. Hier konnte zum ersten Mal Lara um Kanten greifen. Ja. Das konnte so. Und dann schwerst du dich über die Steuer. Ja, aber dann, ich fand die. Also, es war, als Kind gesehen, war es ganz gut. Heutzutage würde ich es, glaube ich, nicht mehr spielen wollen. Heutzutage würden wir es, glaube ich, einfach nicht mehr schaffen. Das auch, ja. Diese blöden Springen in der rechten Sekunde ab. Weder zu weit vorne noch zu weit hinten. Weil zu weit vorne, wenn du abspringst, das gab es auch in den Teilen, dann kannst du dich nicht mehr festhalten, weil du an der Wand oder Kante abgestoßen wirst. Und du hörst vor deinem Tod ein... Ja, das ist wahr. Fand ich aber tatsächlich so im Nachhinein betrachtet echt cool. Es war eins der wenigen Spiele, die... wenn du zu nah an etwas heranspringst, dass du dort einfach aufprallst. Das stimmt, ja. Kannte ich so nicht. Also Lara Croft ist auch bekannt dafür, sehr oft zu zeigen, wie sie stirbt. Das ist den Leuten ganz wichtig. Auch in den späteren Produktionen ist es ihnen ganz wichtig, dass man sieht, wie Lara stirbt. Warum auch immer. Ja, man fällt halt so in irgendwelche Spikes rein, die am Boden liegen. Oder man überschätzt den Sprung, springt so weit. Ah! Und das war's. Oder man kann, in dem Teil war das, glaube ich, kannst du einen Hechtsprung machen. Wenn man irgendwann eine Runde springt, Hechtsprung, knack, Genickbruch. Tschüss. Aber war das dann nicht sogar so, wenn du zu hoch ins Wasser gesprungen bist und keinen Hecht gemacht hast? Warst du auch tot? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt echt... Es war schon sehr, sehr komisch. Es hat Spaß gemacht, ja. Soweit ich mich noch erinnere, aber ich hab's halt nie durchgespielt und das war halt so... Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich nochmal spielen wollen würde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ach, mit einer hübschen neuen Aufmachung würde ich es schon mal spielen. Wenn sie es wirklich remaken im gleichen Schwierigkeitslevel. Und nicht anpassen auf dieses moderne, neue, leichte Schwierigkeitslevel. Dann müssen sie die alte Steuerung zurückbringen. Dann würde das auf jeden Fall funktionieren. Ja, sie würden es aber auch, glaube ich, nicht mehr so oft verkaufen. Wer hat heute noch Zeit, 10.000 Mal an derselben Stelle zu sterben? Stimmt. Apropos Tomb Raider, ne? Man dachte sich damals, die Videospielfirma LucasArts, hey, die verdienen Geld mit eigentlich Indiana Jones, ne? Als Videospiel, nur halt weiblich. Lass uns ein Indiana Jones Spiel im Stil von Tomb Raider machen. Und wir nennen es Indiana Jones und der Turm von Babel. Dieses Spiel... Echt, der ist davon abge... Komplett abgekupfert. Ich dachte, das ist von wirklich dem Film... Nein. Hergekommen. Nein. Indiana Jones und der Turm von Babel ist ein von LucasArts erschienenes Spiel aus dem Jahre 1999. Ich habe dieses Spiel durchgespielt. In dieser absolut furchtbaren, grauenhaft zu steuernden, schon damals sehr hässlichen Version habe ich durchgespielt. Dreimal. Warum? Spiel lieber einen Tomb Raider durch. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe das Spiel echt... Da habe ich ewig gebraucht für, um das durchzuspielen. Da habe ich so lange gebraucht für, weil es da manche Sachen gab, die da echt entweder sinnlos waren oder unlogisch. Ich weiß nicht, ich bin... Das werde ich nie vergessen. Ich bin schlafen gegangen, weil ich nicht weiter musste. Ich habe so Kerzen aufgestellt und wusste nicht weiter, was ich tun musste. Na? Und beim Aufwachen rufe ich, Feuerzeug, natürlich! So gehypt war ich auf das Game. Dass ich dieses Spiel echt dass es mich in meinen Träumen verfolgt hat. Und ich habe es dreimal durchgespielt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Heutzutage würde ich es vermutlich nicht mehr spielen wollen. Furchtbar. Ich bin gerade schockiert. Du hast dieses Ding durchgespielt und kein altes Tomb Raider. Kein altes Tomb Raider, richtig. Nicht ein einziges altes Tomb Raider, by the way. Die Zeit wäre sinnvoller investiert gewesen. Im Jahre 2000 gab es dann den fünften Teil der Tomb Raider-Reihe, und zwar Tomb Raider die Chronik. Es gibt zwei neue Bewegungsmöglichkeiten. Sie kann vorwärts aus engen Nischen springen und auf Seilen balancieren. Oh, wow, welche Innovation. Diesmal sucht sie einfach nur nach Stein der Weisen. Eigentlich ist es irgendwie so... War es nicht eigentlich so, dass in dem Teil... nicht ihre Freunde eigentlich Abschnitte aus ihrem Leben erzählt irgendwie hatten? So war das, glaube ich, ja. Nee, das war am vierten. Weil ich erinnere mich, dass es mehr als nur den Stein der Weisen gab in Chronik. War das die Chronik oder war das in Teil 4, wo sie von ihren Abenteuern erzählt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee, in Chronik war das, weil in Chronik ist auch nochmal der Part mit ihrem Mentor, dem Deutschen, oh Gott, wie heißt der? Da war der von Kreuz. Hast du gesagt. Genau. Und, stimmt, ja, doch, ja, genau, und die unterhalten sich dann, ja, weil die vermeintlich verstorbene Lara tot ist, ja, richtig, oh Gott, ich erinnere mich an die Chronik. Naja, und dann erzählen sie sich Geschichten und dann hast du sie in Stein der Weisen gesucht, Späher des Schicksals, und dann musst du so aus 16-jährige Lara durch düsteres Irland kämpfen, ja, das ist halt so. Lara war schon immer eine Massenmörderin. Ja, sie war schon immer eine Massenmörderin, das stimmt. Eigentlich war das Spiel nur ein Level-Editor. Das war eigentlich nur der Level-Editor, weil der dazu nochmal geliefert wurde und der halt Unmengen an Sachen hatte, wo du dann Unmengen an Levels erstellen konntest. Das war den habe ich nie ausprobiert. Es war eigentlich Level-Editor the Game, kannst du sagen. Die paar Levels, die sie dazu gebaut haben, sind doch nochmal so, hey, das hier könnt ihr auch. Habt Spaß. Das war im Prinzip Tomb Raider die Chronik. Habe ich auch nicht lang gespielt. Jetzt kommen wir zu dem Teil 2003, der so viel gehypt wurde, der unglaublich gehypt wurde, der unglaublich hochgeschraubt wurde in den Erwartungen und das Tomb Raider Franchise fast gekillt hätte. Und zwar Tomb Raider, The Angel of Darkness. Hast du das mal gespielt? Das ist der Teil, wo ich meine, ich glaube, jetzt setze ich mich dann in die Nesseln. Ich fand den besser als die Chroniken. Aua. Aber tatsächlich, ich habe ja damals nie was gehört, nie Zeitschriften gelesen. Ich bin an das Spiel ran, einfach als ein neuer Tomb Raider. Ohne Hype, ohne alles. Ja, und ich dachte mir so, damals, ich habe das nur gesehen. Und ich habe es gespielt und dachte mir, also im Vergleich zu Chroniken, das sich eher angefühlt hat wie eine Rückblendefolge, und ich hasse in Serien nichts mehr als Rückblenden. Ja, ich auch. Drum mochte ich Chroniken auch nicht so stark, weil es sich angefühlt hat wie Rückblende, Rückblende, Rückblende. Jeder, der Animes kennt, weiß, was ich meine, wenn ich jetzt Filler-Folgen sage. So hat sich Chroniken angefühlt. Und da war Angel of Darkness. Es war anders. Das hat sich nicht angefühlt wie ein typisches Tomb Raider. Aber es hat mich nicht gestört, weil ich keinen Hype hatte. Und ich fand die Story ganz passabel. Das Problem an dem Spiel war, es war unheimlich, unglaublich verbuggt. Es war kein Tomb Raider mehr, weil das hatte nichts mehr mit Tombs zu tun, sondern du warst eine gejagte... Waren das nicht Features? Eine gejagte Mörderin. Nein, das waren keine Features. Das war wow. Und du bist durch Paris gelaufen und du hattest eine der dümmsten Neuerungen, die man in Tomb Raider einführen kann, den fucking Stärkebalken, der runtergeht, oder einen Ausdauerbalken, der runtergeht, wenn du irgendwo langkletterst. In dem Tomb Raider Game. Gut gemacht, Freunde. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, gebt ihm bitte eine Medaille, einen Keks und dann haut ihm in die Fresse. Was zur Hölle? Come on! Oh, das war, also das Spiel war ein grauenhaftes Scheißding. Es war fast nicht durchspielbar, weil es so verbuggt war. Das Einzige, was mich echt genervt hat, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich genervt an Angel of Darkness, es will direkt am letzten Teil, ich glaube an dem vierten anknüpfen, erklärt aber die offenen Fragen aus dem vierten nicht. Ja. Das hat mich genervt. Es hat auch ewig gedauert, bis es rausgekommen ist. Nichts wird dir erklärt. Das muss ich sagen, das hat mich echt gewurmt. Also das Ding hätte das Franchise fast beerdigt. Das hat's auch nur für eine Weile. Ich hab's aber auch durchgespielt. Ich nicht. Es kam danach nicht wirklich mehr was. Ich muss aber auch sagen, ich hab's nicht vermisst nach diesem Spiel. Also ich hab's... Nach diesem Spiel dachte ich mir, okay, Tomb Raider, genug. Ich hab's nicht durchgespielt, ich hab's auch nicht lang gespielt. Das ist auch wieder dieses... Ich glaube, ich hab das erste Level in dem Louvre gespielt. Und in der Pariser Innenstadt. Und da dachte ich mir so, ja, das ist kein Tomb Raider mehr. Mach's gut, adieu. Und hab's dann liegen lassen und hab's nie wieder angerührt. Und das war's. Dann hast du noch nicht mal die wunderschönen Bugs kennengelernt, die man auch als Features auslegen kann, weil es ist manchmal echt unglaublich unfair gemacht. Ich hab Gameplays gesehen und ich dachte mir so, wow, ein Glück habe ich den Quatsch nicht weitergespielt. Dann kam 2006 eine Überraschung. Und dann hieß es, hey, ein neues Tomb Raider kommt. Oder so, hä, what? Wie das denn? Ja, von Crystal Dynamics. Und dann fragt man sich, wer zur Hölle sind Crystal Dynamics? Das sind doch die Leute, die Legacy of Kain Spiele gemacht haben. Ja, die machen einen Tomb Raider? Ja. Ha. Mal gucken, was das wird. Und dann gab es dann 2006 Tomb Raider Legend. Hat das Ganze ein bisschen, also es ist eigentlich ein Remake, ein komplettes Remake, hat das Ganze so ein bisschen gehoben auf, wir brauchen eine konstante Story. Und zwar, Lara hat ihre Mutter verloren. Das ist die Story in dem Teil. Lara hat ihre Mutter verloren und findet irgendwie Hinweise darauf, dass sie vielleicht noch leben könnte, weil sie anscheinend in irgendeine andere Dimension gereist ist. Und man machte das Übliche. Man hüpft, man springt, man schießt, man sammelt Sachen. Und, aber ab da wurde es leichter. Ja, ab da wurde es leichter. Und ich habe das Ding neulich nochmal gespielt. Der erste Teil ist besser gealtert als das. Heilige Scheiße. Oh Gott. Die sind nicht schlecht. Ja? Die sind echt nicht schlecht. Also die nächsten drei Teile. Also die nächsten Teile, die jetzt kommen, mit denen wir uns unterhalten. Also Legend ist nicht schlecht, ne? Lara hat jetzt so ein Team zusammengeholt von irgendwelchen Leuten, mit denen sie durch die Gegend reist. Oder hat hier in ihrem Knopf im Ohr durch die Gegend reist. Es ist mehr so ein Action-Adventure-Abenteuer mit so ein bisschen James-Bond-Anleihen auch drin. Ist ganz gut gemacht, aber das Ding ist echt fürchterlich gealtert. Hätte halt schwerer sein können. Nee, Spiele müssen nicht schwer sein. Spiele können gern leicht sein, da habe ich nichts dagegen. Also für so eine Art von Spiel, wenn man es gewohnt ist von Anfang an, hätte schwerer sein können. Ja, es geht. Also ich fand Legend nicht schlecht. Ich habe es damals durchgespielt, als es rauskam. Das habe ich tatsächlich durchgespielt. Das war das erste Tomb Raider, was ich beendet habe. Echt? Ja, das war das erste Tomb Raider, was ich tatsächlich beendet habe. Krass, da hast du echt lang gebraucht. Ja. Aber dann hast du, wenn du wirklich noch nie eins durchgespielt hast, noch nie wirklich den Kurvensprung miterlebt. Also das war am Anfang in der Einführung kein Scherz, den gibt's wirklich. Ich weiß, dass es den Kurvensprung gibt. Ich weiß, dass es den gibt. Ich weiß auch. Weil man nicht um Kanten greifen konnte. Ja. Da war die Steuerung natürlich einfacher, weil du hast dann auch mit, ich habe es damals immer noch auf dem PC gespielt. Da war aber die Steuerung dann leichter, das heißt, du solltest nur noch einmal springen und nicht 30.000 Tasten halten, 5-mal drehen, 28-mal beten und danach springen und dann Glück haben, bleibt an der Kante hängen und springt nicht runter oder springt überhaupt. Ja, bei dem war es echt sehr, sehr viel einfacher gemacht, sehr arcadier gemacht, aber fand ich gut. Also ich fand es nicht schlimm, ich fand es eigentlich ziemlich gut. Die Story war ganz nett, die deutsche Stimme war immer noch gut von Lara, die hat nämlich bis zu wenigen Teilen hat sie die deutsche Stimme gehabt von Angelina Jolie und das hat eigentlich auch zu ihr gepasst, weswegen auch der Film gemacht wurde mit Angelina Jolie, was ich sehr schön fand, dass es sehr schön gepasst hat. Okay, ich fand tatsächlich, es hat nicht gepasst. Der erste ist... Ich habe mir tatsächlich beim Film gedacht, die Stimme passt besser zum Videospiel als umgedreht. Der erste Film ist sehr, sehr cheesy. Der zweite Film ist unnötig und der letzte Tomb Raider Film 2018 war so fremdschämt und so dumm. Katastrophe. Heilige. Boah, du hast nach dem ersten noch weitergeguckt? Ja. Natürlich. Ich quäle mich doch gern, das weißt du doch. Ach so, ja, stimmt. Ja gut, ich fand Legend ganz gut. Das hat eine gute Story. Das wurde dann 2007 kam dann noch ein neues Tomb Raider raus. Das waren so rasch. Oh! Was ist das denn? Ja, das ist im Prinzip das ein Jubiläumsausding, weil das heißt sich Tomb Raider Anniversary. Und wir haben somit, ist das Remake des ersten Teils mit ein bisschen Handlungssträngen eingeflochten in Legend. Und den Teil habe ich nicht durchgespielt. Ich überlege gerade. Ich muss gerade kurz überlegen, um was es ging, weil es gibt einen Teil, den ich auch nicht beendet habe. Die wird von Lara von einer mysteriösen Unternehmerin Jacqueline Natala angeheuert. Und die soll irgendwas in den peruischen Bergen finden, irgendein Artefakt. Nach der Beendigung des Auftrags, eines von drei zusammengehörigen Teilen zu finden, wird sie von ihren Rivalen Larsen überfallen. Larsen wurde ebenfalls von Natala angehört, um Lara das Ding abzunehmen. Lara wird, und die reist dann halt durch Griechenland. Du reist Ägypten, durch die Welt, dass du hier Atlantis unter das Zeug wiederkriegst. Ja. Ja, genau. Und dann, das ist da, wo du durch die Welt reist. Ja, hab ich beendet. Und dann hat sich die komische Natala stellt sich dann raus, hey, das ist eigentlich eine Böse, welche Überraschung. Und Legend spielt halt ein paar Jahre später nach Anniversary. Und das ist halt Anniversary, wie halt sozusagen alles angefangen hat. Den habe ich nicht beendet. Den habe ich, glaube ich. Nein, den habe ich auch nicht lang gespielt. Ich glaube, allerhöchstens eine Stunde. Er hat mir keinen Spaß gemacht. Keine Ahnung, warum. Bei mir ging es, glaube ich, tatsächlich mit dem nächsten so. Es müsste jetzt Underworld sein. Ja, keine Ahnung warum, aber mir hat Anniversary hat mir irgendwie keinen Fun gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich hab's, wie gesagt, nicht lang gespielt. Soll ganz nett gewesen sein, so nach dem ersten Teil. Ich keine Ahnung, ich glaube wahrscheinlich lag's daran, weil ich alle drei in einem Pack gekauft habe. Und dann hatte ich den Legend durch und hatte ich erstmal keinen Bock auf den. Keine Ahnung, habe ich lang gespielt. Ja, nee, also ich weiß noch sehr gut, warum ich Underworld aufgehört habe, also den nächsten. 2008 gab es dann, richtig, wie Marco schon erwähnt hat, Tomb Raider Underworld. Den habe ich auch nie durchgespielt. Um ehrlich zu sein, habe ich das erste Level gespielt mit dem Kraken und dann habe ich aufgehört. Herzlichen Glückwunsch, genau da habe ich auch aufgehört. Ich habe gegen diesen Kraken gekämpft. Ich sage ja, ich kann mich so gut erinnern und dachte mir, nein, das ist mir jetzt zu doof. Ich soll am Anfang schon gegen den Kraken kämpfen. Nein, nein, nein, nein, nein. Kein Bock. Ich hab so gespielt, hab so gegen diesen Riesenkraken gekämpft am Anfang, weil da geht's auch, in der Story geht's dann auch wieder, im Mittelpunkt steht die Geschichte, also steht die Geschichte von Mjölnir, den Hammer, das Tor, Gott, das Tor, und da taucht auch wieder die Dings auf, Die Unternehmerin Natala taucht da wieder auf, weil stellt sich raus, dass sie jetzt so ein komisches Wesen ist und so weiter und so fort, um das Ganze mal anzureißen. Story-technisch waren die Dinge noch nie sonderlich interessant, finde ich. Es ist halt immer das Gleiche. Ja. Wenn du Indiana Jones magst, so eine Story kriegst. Ja, du. Und am Ende kommt dann raus, yay, Mama lebt noch, alle leben so glücklich zusammen, wuhu, yippie, alles vorbei, alles yay. Ich habe den Teil halt nur so lange gespielt, bis zu diesem Riesenkraken. Dann habe ich ihn getötet und dann so, was habe ich noch so im Regal? Ich hatte irgendwie keine Lust darauf, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich das Spiel ausgeschalten, als dieser Riesenkraken aufgetaucht auf das. Ich dachte mir, nee, jetzt wird's mir zu blöd. Haie, Tiger, T-Rexe, ich verstehe alles, aber... Keine Kraken. Ein Kraken in einer unterirdischen Ruine. Wenn es jetzt auf dem Schiff gewesen wäre oder ein Wasserkampf, okay... Aber in einer unterirdischen Ruine. Ja, du warst ja am Anfang Wasser. Bis ja am Anfang hat man ja erstmal sehen müssen, wie eng der Neoprenanzug an ist, den sie anhat. Und dann ist er durch die Gegend geschwommen. Kannst ja wieder rumschwimmen und so weiter und auch Sachen finden. Es ist nett gemacht. Für einen Tomb Raider ist es gut. Nur mich hat es, ehrlich gesagt, nicht gegriffen. Und ich habe dann gesagt, nö, kein Bock. Also habe ich nicht weitergespielt. Das war dann auch der letzte Teil der neuen Reihe. Der nächste Teil erschien erst wieder 2013. Und Tomb Raider, Klammer auf 2013, Klammer zu, ist eigentlich kein Tomb Raider. Nee. Eigentlich ist es Uncharted. Ja. Uncharted mit halt dem Namen von ihr drauf. Ja, das Spiel ist super. Ich finde, die drei Remakes, die wir gekriegt haben, finde ich persönlich gesagt die besten Versionen von Lara Croft. Weil mir die tatsächlich am meisten Spaß gemacht haben und ich auch alle drei durchgespielt habe. Ich finde die Version von Lara am besten, auch spielerisch. Hat jede Menge Spaß gemacht. Die Story fand ich sehr interessant. Und ja, ich fand's cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da du schweigst, würde ich sagen, nein. Es hat sich halt gespielt und dann dachte ich mir, wow, ich brauche jetzt ein anderes Spiel. Irgendwas, das mich unterhält. Was ich da schade fand, die haben halt dann die Synchronisation geändert, was mich nicht stört, weil ich habe das Spiel auch auf Englisch gestellt, weil da hat Lara so einen richtig schönen englischen Akzent, ne? So einen richtig schönen britisch-englischen Akzent und ich mag die Akzente, ich finde die super. Und auf Deutsch haben wir eine grauenhafte deutsche Schauspielerin bekommen. Wie hieß die? Nora Tschirne? Keine Ahnung. Und man hat Promomaterial gesehen. Ja, die steigt nämlich da rein. So. Dann hast du so gesehen, wie sie es rumgespielt hat. Na? Und keines dieser Dinger, die sie da gemacht hat, wurden ins Spiel übernommen. Das sind alles die originalen englischen Sprecher. Und die deutschen Sprecher sind Katastrophe. Also die alte ist so schlecht. Die hat man auch im zweiten Teil dann ausgetauscht gegen die deutsche Sprecherin von Scarlett Johansson. Die war... Boah! Bäh! Grauenhaft. Ganz kurz die Story anzureißen. 21-jährige Archäologin Lara Croft bricht unter der Leitung des Dr. James Whiteman zu einer Expedition im Pazifik auf, um die sagenumwobene Insel Yamatai zu finden. Um dort die Sonnenkönigin Himiko zu finden. Die fahren dahin, schiffbrüchig, sehr viel Survival am Anfang. Und ja, es ist gut gemacht. Es ist ein Action. Es ist so ein Action-Schmaus, kannst du sagen. Ja. Einfach Hirn aus, Spiel es, an. Es hat Spaß auf haben. Jeden Fall kein Schwierigkeitsgrad mehr. Nö, es ist tatsächlich zu 90% Action und Ballerei. Da kommen die. Und sehr geradlinig. Sehr, sehr geradlinig. Da kommen die Rätsel sind jetzt nicht so groß. dafür ist der Action-Fokus halt mehr, also ist die Action halt mehr im Fokus. Fand ich gut. Ja, ich nicht. Hört mal, weil ich schweige. Steuerung hervorragend, fand ich. Und war halt wirklich gut umgesetzt. Du hast halt sehr, sehr wenig Rätsel gehabt, aber das hat Spaß gemacht. Also ich fand das Spiel ziemlich gut. Kann man auch heute wunderbar günstig kaufen, finde ich. Ich fand es echt gut gemacht. Es hat auch ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel, wenn du irgendwelche Sachen gefunden hast, wurden die vorgelesen, hast du so Rätsel lesen können. Rätsel lösen können oder hast du zum Beispiel so Schriftrollen gefunden in einer anderen Sprache und die wurden dann die haben sich dann jemanden geholt, der diese Sprache kann und die haben das dann in dem Dialekt vorgelesen. Fand ich sehr geil. Fand ich eine coole Idee. Ich mochte das Spiel, ich fand es super. Aber kommen wir tatsächlich zu meinem absoluten Lieblings-Tomb Raider, der für mich beste Teil der Reihe, und zwar Rise of the Tomb Raider. Echt? Ja. Überrascht mich. Rise of the Tomb Raider ist für mich der beste Teil von den drei Neuen. Sagen wir es mal so. Ja, okay, von den drei Neuen ist es der beste. Von den drei Neuen ist das für mich der beste Teil tatsächlich. Das ist der, den ich absolut großartig finde. Der hat die perfekte Mischung aus Action und Rätsel. Der hat die perfekte Mischung. Das ist, finde ich persönlich, ist es also perfekt gemischt für Leute, die gern ballern und für Leute, die gern rätseln. Und es ist so, es ist ausgebogen. Es ist es nicht nur. Es war im Vergleich zum Vorteil war es mehr Rätsel, aber es ist nicht schwerer geworden. Es muss nicht schwerer manchmal werden. Spiele müssen nicht schwerer werden. Nein, aber manchmal fand ich die Rätsel einfach nur in einem Buch oder Film, wenn sich so eine Story einfach wie ein Kaugummi zieht. Wo ich mir denke, das muss nicht so lang dauern. Ein Rätsel soll mir einen Hirnschmalz abverlangen und nicht, wie geduldig kann ich über irgendwas klettern? Kann ich 5 Minuten den X-Knopf drücken? Wow! Ja, mit den alten... Das ist so die Erinnerung. Mit diesen alten Rätseln hat das absolut nichts zu tun. Trotzdem war das Spiel sehr, sehr gut und es hatte eins der schönsten Schneelevels der Welt und du kennst mich. Das auf jeden Fall, ja. Schneelevel top. Das Spiel besteht zu 90% aus Schneelevels. Das ist halt so. Und der Schnee ist halt auch richtig geil gewesen. Ja, sah auch voll gut aus. Von der Programmierung, von der Darstellung. Hat auch mega Fun gemacht. Du konntest doch wunderbar schleichen, weil ich am meisten gemacht habe. Man kämpft nämlich gegen diese Söldner Trinity. Das ist so eine Organisation, die Lara immer in die Quere kommt. Und es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Möchte ich hier in der Story möchte ich nicht spoilern, weil die wirklich gut ist. Und auch wieder sehr Action, auch wieder also wieder ein Action-Adventure mit Jump'n'Run. Und das ist halt, ich mochte dieses Ausgewogene. Ich fand das gut gemacht. Ganz einfach. Ich fand das es ist aber halt weg von dem, was für es mich ist komplett persönlich weg. Tomb Raider ausgemacht es hat. Es ist komplett weg. Es ist tatsächlich mehr in Richtung Uncharted, aber Uncharted hat gezeigt, hey, wir können mit Casual-Action-Shit einen Haufen scheiß Kohle machen. Also kann das Lara Croft und auch. Und es scheint einfacher zu sein als Hopfen Spring. Ja. Wobei das für mich das immer ausgemacht hat, diese Spring immer höher und irgendwann stirbst du halt, wenn du runterfällst. Ja. Zu diesem und Spiel. Und auch Time-Rätsel und die haben mir ganz gefehlt in den neuen Teilen. Zu diesem Spiel gab es eine wunderschöne kleine Mini-Kontroverse, weil irgendjemand hatte sich gedacht, hey, Microsoft war das, hey, wir bringen dieses Spiel exklusiv nur für die Xbox 360, für die Xbox 360, für die Xbox One und für den PC raus. Ha! Scheiß auf die PlayStation-Spiele. Die können warten. Das Spiel hat sich fast nicht verkauft. Denn wir konnten warten. Denn wir konnten warten. Und bekamen dann die, die mit den Zusatzinhalten. Baba Yaga, Tempel der Hexe, Kaizo Finsternis der Wacht, Blutsbande und Daras Albtraum. Die ganzen DLCs bekamen wir dann dazu. Aber wer hat die gespielt? Ich. Ich habe die gespielt, ich fand die gut. Die Version hat sich scheiße gut verkauft, urplötzlich. Ja, stell dir vor. Es war ja auch wieder auf der richtigen Konsole. Ja. Ihr sind, also, fuck you, Microsoft. Ich mag den Teil, ich finde den von den neuen Teilen, finde ich tatsächlich, das ist mein Lieblingsteil. Ich finde ihn super, auch spielerisch, fand ich den großartig. Einfach richtig gut. Kommen wir jetzt zu dem Teil, der echt schwierig für mich ist. Was ist für mich der schlechteste Teil von den neuen. Für mich der... Eigentlich einer der schlechtesten Tomb Raider in der gesamten Geschichte. Für mich der schlechteste Tomb Raider von allen. Absolut. Shadow of the Tomb Raider. Und da lag es aber dran, tatsächlich bei mir so ein bisschen, ich hatte mich selbst gehypt drauf. Ich habe mich echt gefreut. Ja, ich auch. Das war, glaube ich, mein Fehler. Keine Ahnung. Na gut, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man Lara von einer klugen, reifen Frau zu einem Idioten umschreiben kann. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Also man hat gesehen, man kann aus der intelligenten Lara die College-Tussi aus jedem Horrorfilm machen. Ja, Katastrophe. Du hattest... Fass das bloß nicht an. Was ist das da? Ja, du hattest... sie haben den Dolch unter... Nein, hab ich nicht. Hab ich überhaupt nicht. Ich hab den Dolch nicht. Das sind Originalzitate. Also das Ding war echt ein grauenhaftes Teil. Absolut. Shadow of the Tomb Raider ist fürchterlich. Die sind von der Action komplett weggegangen. Ganz, ganz wenig Action. Dafür mehr Rätsel. Was ich zwar okay fand, aber die Rätsel waren scheiße. Also tatsächlich, der Rätselanteil hat mir gefallen. Deswegen habe ich es auch irgendwann noch durchgespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Aber insgeheim nur mit der Hoffnung, es sind wieder coole Rätsel, also wieder viele Rätsel drin, finde ich gut. Vielleicht werden sie ja noch besser. Nein. Das wurden sie nicht. Die haben sich ehrlich gesagt ziemlich schnell wiederholt. Ja. Und es gab einen einzigen Actionanteil, der richtig gut war. Das war so, wo sie Rambo-artmäßig aus dem Wasser kam und alles niedergeballert hat. Das sah sehr cool aus. Für die 2 Sekunden. Hat aber nicht reingepasst in das Spiel. Ja, dieses Action-Spiel gab. Lara Croft ist von einer klugen, intelligenten Frau zu einer... Die ist einfach dumm gemacht worden. Der Bösewicht ist dämlich. Bösewicht-Feinde, mit denen du dich eigentlich... Über die 2 Teile hin... Feinde, mit denen du sozusagen so ein Clinch warst, wurden rausgestrichen, weil die sind dann einfach weg. Da geht es halt um die Mayas und den Weltuntergang und so. Das hätte ganz gut funktionieren können. Meines Erachtens hat es das nicht. Verkauft hat sich trotzdem, verstehe ich. Aber ich fand den Teil einfach schlecht. Komplett. Der schlechteste in der Reihe. Ja. Ich fand ihn einfach nicht gut. Das war auch bis jetzt der letzte Teil der Reihe. Ich bin gespannt, ob nochmal was kommt. Es soll ja angeblich... Es wäre schön, wenn die Serie nicht so enden würde. Es soll ja angeblich noch was kommen. Zu Tomb Raider. Es soll ja angeblich... Es ist ja so ein Projekt geplant. Es soll angeblich noch ein neues Film kommen. Da gab es angeblich Screenshots, aber das ist halt Schwachsinn. Ja, guck mal, wenn du was kommen täte. Hast du eigentlich die Ableger gespielt? Die 2? Nö. Da gab es... Nee. The Guardian of Light und The Temple des Osiris. Guardian of Light und Temple of Zero sind von top-down, also von oben drauf Sicht, Twin-Stick-Shooter, das heißt, du bewegst die Sticks so und zielst halt, mit dem einen schießt du und dann musst du gleichzeitig noch Rätsel lösen im Koop. Ist ganz nett gemacht. Kann man lassen. Kann man auch alleine spielen, die Leute, mit denen du rumläufst, sind so doof, dass du sie, glaube ich, selber nochmal steuern musst, um die Rätsel zu lösen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall... Gott, ich bin gerade froh, dass ich sie nicht gespielt habe. Die sind eindeutig auf Koop ausgelegt. Aber sie sind okay, kann man sagen. Sie sind tatsächlich okay. Die Handheld-Konsolen-Dinger, dazu kann ich gar nichts sagen, weil die habe ich nie gespielt. Weder noch die normale Version, noch Curse of the Sword, noch Prophecy. Ich schätze mal, das sind einfach nur furchtbar aussehende, furchtbar laufende... Lara Croft Spiele. Das einzige, was ich kenne, ist Lara Croft Go. Das haben so Leute gemacht, die auch Hitman Go gemacht haben. Aber das ist so minimalist, sehr, sehr minimalistisches, so mit Schieberätsel, Puzzle-Ding gemachtes Spiel. Für Handybesitzer bestimmt ganz nett, aber für normale Menschen uninteressant. Wie gesagt, ich hätte gern mal wieder eins. Ich habe nichts dagegen, aber mal gucken. Halt mal wieder ein bisschen mehr Richtung Hope von Spring. Ja, und für Marc ist auch ein bisschen schwerer. Mal wieder cooles Hope von Spring. Ich weiß nur nicht, ob ich in meinem Alter da wirklich noch Bock drauf habe. Ich sag mal, nach der Schule war es schon cool, sich reinzufuchsen und irgendwann den perfekten Absprung abtimen zu können. Ja, glaube ich. Und heutzutage würde ich mir denken, boah, ich bin schon 30 Mal gestorben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, das ist halt... Es ist halt schwierig, sowas heutzutage nochmal zu machen, finde ich. Ohne den Leuten direkt vom Kopf zu stoßen, so nach dem Motto, ja, obwohl, na gut, mit Dark Souls funktioniert es ja auch. Warum nicht mit Tomb Raider? Tomb Raider Dark Souls Edition. Weil Tomb Raider nicht ein Spiel ist, das von vornherein sagt, wir sind so schwer, dass sie zum Kotzen gehen. Aber es ist halt das tatsächlich, wenn du heutzutage mal alte Rollenspiele spielst, der Schwierigkeitsgrad, der ist spürbar. Ja, das stimmt. Ja, wir sind zu verwöhnt von neuen Dingen. Von neuen Entwicklungen in Sachen Videospielen sind wir einfach zu verwöhnt, finde ich. Aber wie gesagt... Das ist aber auch gut. Es hat ja einen Grund, warum es sich so entwickelt hat. Wenn du ein neues Tomb Raider machen könntest, wo würdest du hingehen? Welches Szenario würdest du nehmen? Weil wir hatten im letzten... hatten wir den Weltuntergang. Was würdest du machen? Was ich gern machen würde, ist tatsächlich Atlantis. Atlantis? Hat man schon. Aber kann man gern nochmal machen. Ich weiß, hatten wir schon. Aber so mit wirklich nur diesem Atlantis-Thema. Also wie bei Uncharted 4 mit dem Schatzthema. Genau, richtig. Das könnte ich mir gut vorstellen, genau wie in Uncharted 4, das... Ja, doch. Vor allem, man kann halt dort richtig viele geile Rätsel machen und auch mit etwas technologischeren, fortschrittlicheren Dingen. Mhm. Finde ich gut. Das klingt ja interessant. Und da sich's unter Wasser in vielen Höhlen befindet, kann man viel springen, klettern, kraxeln und abstürzen. Und sich das Genick brechen. Finde ich gut, ja. Was ich da gern einbauen würde, wären tatsächlich glitschige Kanten. Oh. Quasi, dass du abrutschst und per Quicktime-Event, wenn du dich schnell drückst, innerhalb von einer halben Sekunde tot. Gab's doch. Ich weiß, das würde ich gern wieder haben. Ach so. Das hat mir gefallen. Stimmt, ja. Hat mir gefallen. Das gab's in Legend, glaube ich, war das. Nur Atlantis, da wäre ich dafür. Mal gucken, ob sie noch mal irgendwas drüber machen. Wir werden sehen. Dagegen hätte ich nichts. Aber naja, man steckt ja nicht drin. Man weiß ja nicht, ob sowas immer noch gilt und ob die immer noch dran arbeiten. Bis jetzt hat man nichts davon gehört. Oder ob sich's gut genug verkauft hat dafür, um weiterzumachen. Ja. Aber der letzte scheint sich relativ gut verkauft zu haben. Ich habe mir damals ich habe mir das erst von dir ausgeliehen und dann habe ich mir, ich glaube, ein Jahr später für unter 20 Euro die All You Can Play Edition gekauft. Ja, aber das war ja tatsächlich auch etwas, was mich verwundert hat. Das war ziemlich schnell, ziemlich günstig. Ja, da, hat sich das war verkauft. Das war sehr schnell, sehr günstig. Da waren Leute richtig angepisst, weil das so schnell so günstig war. Unter anderem ich, ne? Ja. Und du hast nämlich hätte ich zwei Wochen gewartet, hätte ich es wirklich viel günstiger gekriegt. Für 30 Euro, nicht für den Vollpreis. Ja. Wegen zwei Wochen. Mhm. Also ich fand, das war eine sehr haarige Aktion, die sie da durchgezogen haben. Ja. Wir werden sehen, was noch kommt. Ich hätte nichts dagegen, wenn noch was kommt. Warum nicht? Hauptsache, sie machen kein Spiel zu dem furchtbaren neuen Film, wo der zweite Teil auch anscheinend irgendwann kommen soll. Full Devil. Echt, die Filme gehen immer noch weiter? Ja, Alicia Vikander ist die neue Lara Croft und die hat keine Ahnung, was sie tut. Die ist so fremdschämend in dem Film, das ist der Wahnsinn. Guck dir den an. Ich empfehle jeden von euch, schaut euch den Film Tomb Raider von 2018 an. Katastrophe. Absolut. Ich möchte keinen katastrophalen Film gucken. Absolut. Gibt's noch Netflix? Hau rein. Absolut. Katastrophe. What the fuck? Ich habe auf Netflix viel Schlechteres, das ich gucken kann. Nein, du solltest dir Tomb Raider von 2018 angucken. Kann ich nur empfehlen. Damit man sehen kann, dass Videospielfilme einfach keine Zukunft haben dürfen. Ganz einfach. Aber du weißt, ich kann Filme nicht mittendrin ausschalten. Ich muss ihn dann ganz gucken. Ja, genau, deswegen sollst du ihn ja gucken. Okay. Wir hoffen, es kommt nochmal irgendwas von Tomb Raider. Es wäre cool, wenn es kommt. Täte. Wenn nicht, macht's auch nichts. Was soll's. Man kann ja immer noch die alten Teile mal nachholen. Was ich nicht tun werde, weil sie mir zu alt sind. Okay. Ich danke dir, Markus, wie immer. Immer wieder gern. Dass du da warst. Und ich sage mir immer, macht, was immer ihr wollt, aber springt bloß nicht daneben.